Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der heilige Antonius. Letzte Versuchung. Der heilige Antonius von Padua saß oftmals ganz alleinig da und las bei seinem heiligen Schein meistens bis tief in die Nacht hinein. Und wie er sich umschaut, der fromme Mann, schaut ihn ein hübsches Mädchen an. Der heilige Antonius von Padua war aber ganz ruhig, als dies geschah. Er sprach: »Schau du nur immer zu, du störst mich nicht in meiner christlichen Ruhe.« Und als er nun wieder so ruhig saß und weiter in seinem Buche las, husch, husch, so spürte er auf der Glatzen und hinterm Ohr ein Kribbelkratzen, das ihm dabei ganz sonderbar, bald warm, bald kalt zumute war. Der heilige Antonius von Padua war aber ganz ruhig, als dies geschah. Er sprach: »So krabble du nur, du störst mich nicht in meiner christlichen Ruhe.« »Na, na, na, na, sag ich. Und gib dem heiligen Antonius links und rechts einen herzhaften Kuss. Er sprang empor, von Zorn entbrannt, er nahm das Kreuz in seiner Hand. Lass ab von mir, unsauberer Geist, sei wie du bist, wer auch du seist. Puh! Da sauste mit großem Rumor der Satanas durchs Ofenrohr. Der heilige Antonius, ruhig und heiter, lass aber in seinem Buche weiter. So lass uns denn auf dieser Erden auch solche Fromme heilig werden. Ende von Der heilige Antonius. Letzte Versuchung. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.